Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Mächtig von Energie gespannt, traf Dietrich, von seinen Erkundigungen heimkehrend, im Hausflur auf Emmy, die einen Schleier vor dem Gesicht hatte und sich bewegte, als sei alles gleich. »Danke«, dachte er, »es ist durchaus nicht gleich. Wohin kämen wir?« Und er grüßte Emmy verstohlen und mit einer Art von Scheu. Er zog sich in sein Büro zurück, aus dem der alte Südbier verschwunden war und wo nun Dietrich, sein eigener Prokurist und nur seinem Gott verantwortlich, seine folgenschweren Entschlüsse fasste. Er trat zum Telefon, er verlangte Gausenfeld. Da ging die Tür auf. Der Briefträger legte seinen Packen hin und Dietrich sah oben auf Gausenfeld. Er hängte wieder ein. Er betrachtete, nickend wie das Schicksal, den Brief. Schon gemacht. Der Alte hatte ohne Worte begriffen, dass er seinen Freunden Buck und Konsorten kein Geld mehr geben dürfe und dass man nötigenfalls imstande sei, ihn persönlich verantwortlich zu machen. Gelassen zerriss Dietrich den Umschlag und nach zwei Zeilen las er fliegend. Was für eine Überraschung! Klüsing wollte verkaufen. Er war alt, er sah seinen natürlichen Nachfolger in Dietrich. Was hieß dies? Dietrich setzte sich in die Ecke und dachte tief. Es hieß vor allem, dass Vulko schon eingegriffen hatte. Der Alte war in blasser Angst wegen der Regierungsaufträge und der Streik, mit dem Napoleon Fischer drohte, gab ihm den Rest. Wo war die Zeit, als er sich aus der Klemme zu ziehen glaubte, wenn er Dietrich einen Teil des Papiers für die Netziger Zeitung anbot? Jetzt bot er ihm ganz Gausenfeld an. »Man ist eine Macht«, stellte Dietrich fest. Und es ging ihm auf, dass Klüsings Zumutung, die Fabrik zu kaufen und richtig nach ihrem Wert zu bezahlen, wie die Dinge lagen, einfach lächerlich sei, worauf er wirklich laut lachte. Da nahm er wahr, dass am Schluss des Briefes nach der Unterschrift noch etwas stand, ein Zusatz, kleiner geschrieben als das übrige und so unscheinbar, dass Dietrich ihn vorhin übersehen hatte. Er entzifferte und der Mund ging ihm von selbst auf. Plötzlich tat er einen Sprung. »Na also«, rief er frohlockend durch sein Büro, »da haben wir sie!« Hierauf bemerkte er tief ernst, »es ist schauerlich. Ein Abgrund.« Er las noch einmal Wort für Wort den verhängnisvollen Zusatz, legte den Brief in den Geldschrank und schloss mit hartem Griff. Dort drinnen schlummerte nun das Gift für Buck und die Seinen, geliefert von ihrem Freund. Nicht nur, dass Klüsing sie nicht mehr mit Geld versah, er verriet sie auch. Aber sie hatten es verdient, das konnte man sagen. Eine solche Verderbnis hatte wahrscheinlich selbst Klüsing angeekelt. Wer da noch Schonung übte, machte sich mitschuldig. Dietrich prüfte sich. Schonung wäre geradezu ein Verbrechen. Sehe jeder, wo er bleibe. Hier heißt es rücksichtslos vorgehen, dem Geschwür die Maske herunterreißen und es mit eisernem Besen auskehren. Ich übernehme es im Interesse des öffentlichen Wohles. Meine Pflicht als nationaler Mann schreibt es mir vor. Es ist nun mal eine harte Zeit. Den Abend darauf war eine große öffentliche Volksversammlung, einberufen vom Freisinnigen Wahlkomitee in den Riesensaal der Walhalla. Mit der regen Hilfe Gottlieb Hornungs hatte Dietrich Vorsorge getroffen, dass die Wähler Heuteufels keineswegs unter sich blieben. Er selbst fand es unnütz, die Programmrede des Kandidaten mit anzuhören. Er ging hin, als schon die Diskussion begonnen haben musste. Gleich im Vorraum stieß er auf Kunze, der in übler Verfassung war. »Ausrangierter Schlagetod«, rief er, »sehen Sie mich an, Herr, und sagen Sie mir, ob so ein Mann aussieht, der sich das sagen lässt.« Da er vor Aufregung sich nicht weiter erklären konnte, löste Kühnchen ihn ab. »Zu mir hätte Heiteufel das sagen sollen«, schrie er, »da hätte er nur aber mal Kühnchen kennengelernt.« Dietrich empfahl dem Major dringend, seinen Gegner zu verklagen. Aber Kunze brauchte keinen Ansporn mehr. Er vermaß sich, Heuteufel ganz einfach in die Pfanne zu hauen. Auch dies war Dietrich recht, und er stimmte lebhaft zu, als Kunze erkennen ließ, dass er unter diesen Umständen lieber mit dem ärgsten Umsturz gehe, als mit dem Freisinn. Hiergegen äußerten Kühnchen und auch Pastor Zillig, der hinzukam, ihre Bedenken. die Reichsfeinde und die Partei des Kaisers? Bestochene Feiglinge, sagte Dietrichs Blick, indes der Major fortfuhr, Rache zu schnauben. Blutige Tränen sollte die Bande weinen. Und zwar noch heute Abend, verhieß darauf Dietrich mit einer so eisernen Bestimmtheit, dass alle stutzten. Er machte eine Pause und blitzte jeden einzeln an. Was würden Sie sagen, Herr Pastor, wenn ich Ihren Freunden vom Freising gewisse Machenschaften nachwiese? Pastor Zillig war erbleicht. Dietrich ging zu Kühnchen über. Betrügerische Manipulationen mit öffentlichen Geldern. Kühnchen hüpfte. Nun leg sich einer lang hin, rief er schreckensvoll. Kunze aber brüllte auf. An mein Herz! Und er riss Dietrich in seine Arme. Ich bin ein schlichter Soldat, versicherte er. Die Schale mag rau sein, aber der Kern ist echt. Beweisen Sie den Kanaillen Ihre Schurkerei. Und Major Kunze ist Ihr Freund, als ob Sie mit ihm im Feuer gestanden hätten bei Mars Latour. Der Major hatte Tränen in den Augen. Dietrich auch. Und so hochgespannt wie ihre beiden Seelen war die Stimmung im Saal. Der Eintretende sah überall Arme in die Luft fahren, die aus blauem Dunst bestand, und hier und dort schrie eine Brust, Pfui, sehr richtig, oder Gemeinheit. Der Wahlkampf war auf der Höhe. Dietrich stürzte sich hinein mit unerhörter Erbitterung, denn vor dem Büro, das der alte Buck in Person leitete, wer stand am Rand der Bühne und redete? Södbier, Dietrichs entlassener Prokurist. Aus Rache hielt Södbier eine Hetzrede, worin er über die Arbeiterfreundlichkeit gewisser Herren auf das Abfälligste urteilte. Sie sei nichts als ein demagogischer Kniff, womit man, um gewisser persönlicher Vorteile willen, das Bürgertum spalten und dem Umsturz Wähler zutreiben wolle. Früher habe der Betreffende im Gegenteil gesagt, wer Knecht ist, soll Knecht bleiben. Pfui, riefen die Organisierten. Dietrich stieß um sich, bis er unter der Bühne stand. »Gemeine Verleumdung!« schrie er Södbier ins Gesicht. »Schämen Sie sich! Seit Ihrer Entlassung sind Sie unter die Nörgler gegangen!« Der von Kunze kommandierte Kriegerverein brüllte wie ein Mann. »Gemeinheit! Und hört, hört!« Indes die Organisierten pfiffen und Södbier eine zittrige Faust machte gegen Dietrich, der ihm drohte, er werde ihn einsperren lassen. Da erhob der alte Buck sich und klingelte. Als man wieder hören konnte, sagte er mit weicher Stimme, die anschwoll und erwärmte, »Mitbürger, wollt doch dem persönlichen Ehrgeiz Einzelner nicht Nahrung gewähren, indem ihr ihn ernst nehmt. Was sind hier Personen, was selbst Klassen? Es geht um das Volk. Dazu gehören alle, nur die Herren nicht. Wir müssen zusammenhalten. Wir Bürger dürfen nicht immer aufs Neue den Fehler begehen, der schon in meiner Jugend begangen wurde, dass wir unser Heil den Bajonetten anvertrauen, sobald auch die Arbeiter ihr Recht wollen. Dass wir den Arbeitern niemals ihr Recht geben wollten, das hat den Herren die Macht verschafft, auch uns das Unsere zu nehmen. Sehr wahr. Das Volk, wir alle haben angesichts der uns abgeforderten Heeresvermehrung die vielleicht letzte Gelegenheit, unsere Freiheit zu behaupten gegen Herren, die uns nur noch rüsten, damit wir unfrei sind. Wer Knecht ist, soll Knecht bleiben. Das wird nicht nur euch Arbeitern gesagt. Das sagen die Herren, deren Macht wir immer teuer bezahlen sollen, uns allen. Sehr wahr, bravo, keinen Mann und keinen Groschen. Inmitten bewegter Zustimmung setzte der alte Buck sich. Dietrich, dem äußersten Kampf nahe und im Voraus schweißtriefend, sandte noch einen Blick durch den Saal und bemerkte Gottlieb Hornung, der die Lieferanten des Kaiser-Wilhelm-Denkmals befehligte. Pastor Zillig bewegte sich unter den christlichen Jünglingen. Der Kriegerverein war um Kunze geschart. Da zog Dietrich blank. »Der Erbfeind erhebt wieder mal das Haupt«, schrie er mit Todesverachtung. »Ein Vaterlandsverräter, wer unserem herrlichen Kaiser versagt, was er...« »Hu, hu«, riefen die Vaterlandsverräter. Aber Dietrich, unter dem Beifallssalven der Gutgesinnten, schrie weiter, wenn ihm auch die Stimme überschnappte. »Ein französischer General hat Revanche verlangt!« Vom Büro her fragte jemand, »wie viel hat er aus Berlin dafür bekommen?« Worauf man lachte. Indes Dietrich mit den Armen hinaufgriff, als wollte er in die Luft steigen. »Schimmernde Wehr! Blut und Eisen! Mannhafte Ideale! Starkes Kaisertum!« Seine Kraftworte stießen rasselnd aneinander, umlärmt vom Getöse der Gutgesinnten. Festes Regiment! Bollwerk gegen die Schlammflut der Demokratie! Ihr Bollwerk heißt Vulko, rief wieder die Stimme vom Büro. Diederich fuhr herum. Er erkannte Heuteufel. Wollen Sie sagen, die Regierung seiner Majestät auch ein Bollwerk, sagte Heuteufel. Diederich reckte den Finger nach ihm. Sie haben den Kaiser beleidigt, rief er mit äußerster Schneidigkeit. Aber hinter ihm kreischte jemand Spitzel. Es war Napoleon Fischer. Und seine Genossen wiederholten es aus rauen Kehlen. Sie waren aufgesprungen. Sie umringten Diederich in unglückverheißender Weise. Er provoziert schon wieder. Er will noch einen ins Loch bringen. Raus! Und Diederich ward angepackt. Angstverzerrt wand er den Hals, den schwielige Fäuste beengten, nach dem Vorsitzenden hin und flehte erstickt um Hilfe. Der alte Buck gewährte sie ihm. Er klingelte anhaltend und er schickte sogar einige junge Leute aus, damit sie Diederich von seinen Feinden erretteten. Kaum, dass er sich rühren konnte, schwang Diederich den Finger gegen den alten Buck. »Die demokratische Korruption«, schrie er, tanzend vor Leidenschaft. »Ich will sie ihm beweisen. Bravo! Reden lassen!« Und das Lager der nationalen Männer setzte sich in Bewegung, überrannte die Tische und maß sich Auge in Auge mit dem Umsturz. Ein Handgemenge schien bevorzustehen. Schon fasste der Polizeileutnant dort oben seinen Helm an, um sich damit zu bedecken. Es war ein kritischer Moment. Da hörte man von der Bühne herab befehlen: »Ruhe! Er soll sprechen!« Und es ward fast still. Man hatte einen Zorn vernommen, größer als irgendeiner hier. Der alte Buck, heraufgewachsen hinter seinem Tisch dort oben, war kein würdiger Greis mehr. Er schien schlanker vor Kraft, vom Hass war er bleich. Und einem Blick schnellte er gegen Diederich, der Atem stockte einem. »Er soll sprechen«, wiederholte der Alte. »Auch Verräter haben das Wort, bevor sie abgeurteilt werden. So sehen die Verräter an der Nation aus. Sie haben sich nur äußerlich verändert seit den Zeiten, da mein Geschlecht kämpfte, fiel, ins Gefängnis und auf die Richtstätte ging.« »Ha, ha«, machte hier Gottlieb Hornung voll überlegenen Spottes. Zu seinem Unglück saß er im Armbereich eines starken Arbeiters, der so furchtbar nach ihm ausholte, dass Hornung, noch bevor der Schlag ihn traf, umfiel mitsamt seinem Stuhl. »Schon damals«, rief der Alte, »gab es solche, die statt der Ehre den Nutzen wählten und denen keine Herrschaft demütigend schien, wenn sie sie bereicherte. Der sklavische Materialismus, Furcht und Mittel jeder Tyrannei, er war es, dem wir unterlagen. Und auch ihr, Mitbürger«, der Alte breitete die Arme aus, er spannte sich zu dem letzten Schrei seines Gewissens, »Mitbürger, auch ihr lauft heute Gefahr, von ihm verraten und seine Beute zu werden. Dieser Mensch soll sprechen.« »Nein, er soll sprechen.« Dann aber fragt ihn, wie viel eine Gesinnung, die national zu nennen, er die Stirn hat, in barem Gelde beträgt. Fragt ihn, wem er sein Haus verkauft hat, zu welchem Zweck und mit welchem Nutzen. Vulko! Der Ruf kam von der Bühne, aber der Saal nahm ihn auf. Diederich, gebieterische Fäuste hinter sich, gelangte nicht ganz freiwillig die Stufen zur Bühne hinauf. Dort sah er ratsuchend umher. Der alte Buck saß regungslos, die Hand geballt auf dem Knie und ließ ihn nicht aus dem Auge. Heuteufel, Kohn, alle Herren des Büros erwarteten mit kalter Gier im Gesicht seinen Zusammenbruch. Und »Vulko«, rief der Saal ihm zu, »Vulko«. Er stammelte etwas von Verleumdung, das Herz flog ihm. Einen Augenblick schloss er die Augen in der Hoffnung, er werde umfallen und der Sache überhoben sein, aber er fiel nicht um. Und als nichts anderes mehr möglich war, kam ihm ein ungeheurer Mut. Er griff an seine Brusttasche, seiner Waffe sicher, und er maß kampfesfreudig den Feind, jenen tückischen Alten, der nun endlich die Maske des väterlichen Gönners verloren hatte und seinen Hass bekannte. Diederich blitzte ihn an. Er stieß vor ihm beide Fäuste gegen den Boden. Dann trat er kraftvoll vor den Saal hin. »Wollen Sie was verdienen?« brüllte er wie ein Ausrufer in den Tumult. Und es ward still, wie auf ein Zauberwort. »Jeder kann bei mir verdienen«, brüllte Diederich mit unverminderter Gewalt. Jedem, der mir nachweist, wie viel ich am Verkauf meines Hauses verdient habe, zahle ich ebenso viel.« Hierauf schien niemand gefasst. Die Lieferanten zuerst riefen »Bravo!« Dann entschlossen sich auch die Christen und die Krieger, aber ohne rechte Zuversicht, denn es ward wieder »Vulko« gerufen. Noch dazu nach dem Takt von Biergläsern, die man auf die Tische stieß. Dietrich erkannte, dass dies ein vorbereiteter Streich war, der nicht nur ihm, sondern weit höheren Mächten galt. Er sah sich unruhig um und wirklich zückte der Polizeileutnant schon wieder den Helm. Dietrich bedeutete ihm mit der Hand, dass er es schon machen werde, und er brüllte, »Nicht Vulko, ganz andere Leute! Das freisinnige Säuglingsheim! Dafür hätte ich mein Haus hergeben sollen. Das ist mir nahegelegt worden, ich kann es beschwören. Ich als nationaler Mann habe mich energisch gewehrt gegen die Zumutung, die Stadt zu betrügen und den Raub zu teilen mit einem gewissen Magistratsrat. Sie lügen!« rief der alte Buck und stand flammend da. Aber Dietrich flammte noch höher, im Vollgefühl seines Rechtes und seiner sittlichen Sendung. Er griff in die Brusttasche und vor dem tausendköpfigen Drachen dort unten, der ihn anspritzte, »Lügner! Schwindler!« schwenkte er furchtlos seinen Schein. »Beweis!« brüllte er und schwenkte so lange, bis sie hörten. »Bei mir ist es nicht geglückt, aber in Gausenfeld!« »Jawohl, Mitbürger, in Gausenfeld! Wieso?« »Gleich! Zwei Herren von der Freisinnigen Partei sind beim Besitzer gewesen und haben das Vorkaufsrecht verlangt auf ein gewisses Terrain, für den Fall, dass das Säuglingsheim dorthin kommt.« »Namen, Namen!« Dietrich schlug sich auf die Brust, auch zum Letzten bereit. Klüsing hatte ihm alles verraten, nur nicht die Namen. Blitzend fasste er die Herren des Vorstandes ins Auge. Einer schien zu erbleichen. »Wer wagt, gewinnt«, dachte Dietrich, und er brüllte, »Der eine ist Herr Warenhausbesitzer Kohn!« Und er trat ab mit der Miene erfüllter Pflicht. Drunten nahm Kunze ihn entgegen und küßte ihn selbstvergessen rechts und links ins Gesicht, wozu die Nationalgesinnten klatschten. Die anderen schrien »Beweis« oder »Schwindel«, aber »Kohn soll reden«, das wollten alle. Kohn konnte sich den Anforderungen unmöglich entziehen. Der alte Buck sah ihn an, starr, mit einem sichtbaren Zittern der Wangen, und dann erteilte er ihm von selbst das Wort. Kohn, von Heuteufel mit einem Stoß versehen, kam ohne rechte Überzeugung hinter dem langen Tisch des Komitees hervor, schleppte die Füße nach und hatte ungünstig gewirkt, noch bevor er anfing. Er lächelte entschuldigend. »Meine Herren, das werden Sie dem Herrn Vorredner doch nicht glauben«, sagte er so sanft, dass fast niemand es verstand. Dennoch meinte Kohn schon zu weit gegangen zu sein. »Ich will den Herrn Vorredner nicht geradezu dementieren, aber so war es denn doch nicht. Aha, er gibt es zu.« Und jäh brach ein Aufruhr los, dass Kohn auf nichts vorbereitet einen Sprung rückwärts tat. Der Saal war nur noch ein Fuchteln und Schäumen. Schon fielen da und dort Gegner übereinander her. »Hurra!« kreischte Kühnchen und sauste durch die Reihen mit flatterndem Haar, die Fäuste geschwungen, anfeuernd zur Metzelei. Auch auf der Bühne war alles auf den Beinen, außer dem Polizeileutnant. Der alte Buck hatte den Platz des Vorsitzenden verlassen und abgekehrt von dem Volk, über das der letzte Schrei seines Gewissens vergebens hingegangen war, abseits und allein, richtete er die Augen dorthin, wo niemand sah, dass sie weinten. Heuteufel sprach entrüstet auf den Polizeileutnant ein, der sich von seinem Stuhl nicht rührte, ward aber darüber belehrt, dass der Beamte allein entscheide, ob und wann er auflöse. Es brauchte nicht gerade in dem Augenblick zu geschehen, wo es für den Freisinn schlecht stand, worauf Heuteufel zum Tisch ging und die Glocke führte. Dazu schrie er »Der zweite Name!« und da alle Herren auf der Bühne mitschrien, hörte man es endlich, und Heuteufel konnte fortfahren. »Der zweite, der in Gausenfeld war, ist Herr Landgerichtsrat Kühlemann.« »Stimmt, Kühlemann selbst, derselbe Kühlemann, aus dessen Nachlass das Säuglingsheim gebaut werden soll. Will jemand behaupten, Kühlemann bestiehlt seinen eigenen Nachlass? Na also.« Und Heuteufel zuckte die Achseln, worauf beifällig gelacht ward. Nicht lange. Die Leidenschaften fauchten schon wieder. »Beweise! Kühlemann soll selbst reden! Diebe!« »Herr Kühlemann sei schwer krank«, erklärte Heuteufel. »Man werde hinschicken, man telefoniere schon.« Au weh, raunte Kunze seinem Freund Dietrich zu. Wenn Kühlemann es war, sind wir fertig und können einpacken. Noch lange nicht, verhieß Dietrich tollkühn. Pastor Zillig seinerseits setzte seine Hoffnung nur mehr auf den Finger Gottes. Dietrich in seiner Tollkühnheit sagte, brauchen wir gar nicht. Und er machte sich über einen Zweifler her, dem er zuredete. Die Gutgesinnten reizte er zu entschiedener Stellungnahme, ja, er drückte Sozialdemokraten die Hand, um ihren Hass gegen die bürgerliche Korruption zu verstärken. Und überall hielt er den Leuten Klüsings Brief vor die Augen. Er schlug so heftig mit dem Handrücken auf das Papier, dass niemand lesen konnte und rief, steht da Kühlemann, da steht Buck. Wenn Kühlemann noch japsen kann, wird er zugeben müssen, dass er es nicht war. Buck war es. Dabei überwachte er dennoch die Bühne, wo es merkwürdig still geworden war. Die Herren des Komitees liefen durcheinander, aber sie flüsterten nur. Den alten Buck sah man nicht mehr. Was ist los? Auch im Saal ward es ruhiger. Noch wusste man nicht, warum. Plötzlich hieß es, Kühlemann soll tot sein. Dietrich fühlte es mehr, als dass er es hörte. Er gab es plötzlich auf zu reden und sich abzuarbeiten. Vor Spannung schnitt er Gesichter. Wenn jemand ihn fragte, antwortete er nicht. Er vernahm ringsum ein wesenloses Gewirr von Lauten und wusste nicht mehr deutlich, wo er war. Dann kam aber Gottlieb Hornung und sagte, er ist, weiß Gott, tot. Ich war oben. Sie haben telefoniert. Im Moment ist er gestorben. Im richtigen Moment, sagte Dietrich und sah sich um, erstaunt, als erwachte er. Der Finger Gottes hat sich wieder mal bewährt, stellte Pastor Zillig fest. Und Dietrich ward sich bewusst, dass dieser Finger doch nicht zu verachten war. Wie wenn er dem Schicksal einen anderen Lauf angewiesen hätte. Die Parteien im Saale lösten sich auf. Das Eingreifen des Todes in die Politik machte aus den Parteien Leute. Sie sprachen gedämpft und verzogen sich. Als er schon draußen war, erfuhr Dietrich noch, der alte Buck habe eine Ohnmacht erlitten. Die Netziger Zeitung berichtete über die tragisch verlaufene Wahlversammlung und schloss daran einen ehrenvollen Nachruf für den hochverdienten Mitbürger Kühlemann. Den Verblichenen traf kein Makel, wenn etwa Dinge vorgefallen waren, die der Aufklärung bedurften. Das Weitere geschah, nachdem Dietrich und Napoleon Fischer eine Besprechung unter vier Augen gehabt hatten. Noch am Abend vor der Wahl hielt die Partei des Kaisers eine Versammlung ab, von der die Gegner nicht ausgeschlossen waren. Dietrich trat auf und geißelte mit flammenden Worten die demokratische Korruption und ihr Haupt in Netzig, das mit Namen zu nennen die Pflicht eines kaisertreuen Mannes sei, aber er nannte es doch lieber nicht. Denn, meine Herren, das Hochgefühl schwellt mir die Brust, dass ich mich verdient mache um unseren herrlichen Kaiser, wenn ich seinem gefährlichsten Feinde die Maske abreiße und ihnen beweise, dass er auch nur verdienen will. Hier kam ihm ein Einfall. Oder war es eine Erinnerung? Er wusste nicht. Seine Majestät haben das erhabene Wort gesprochen, mein afrikanisches Kolonialreich für einen Haftbefehl gegen Eugen Richter. Ich aber, meine Herren, liefere seiner Majestät die nächsten Freunde Richters. Er ließ die Begeisterung verrauschen. Dann, mit verhältnismäßig gedämpfter Stimme, und darum, meine Herren, habe ich besondere Gründe zu vermuten, was man an hoher, sehr hoher Stelle von der Partei des Kaisers erwartet. Er griff an seine Brusttasche, als trüge er dort auch diesmal die Entscheidung, und plötzlich aus voller Lunge, wer jetzt noch seine Stimme den Freisinnigen gibt, der ist kein kaisertreuer Mann. Da die Versammlung dies einsah, machte Napoleon Fischer, der zugegen war, den Versuch, sie auf die gebotenen Konsequenzen ihrer Haltung hinzuweisen. Sofort fuhr Dietrich dazwischen. Die nationalen Wähler würden schweren Herzens ihre Pflicht tun und das kleinere Übel wählen. Aber ich bin der Erste, der jedes Paktieren mit dem Umsturz weit von sich weist. Er schlug so lange auf das Rednerpult, bis Napoleon in der Versenkung verschwand. Und dass Dietrichs Entrüstung echt war, ersah man in der Frühe des Stichwahltags aus der sozialdemokratischen Volksstimme, die unter höhnischen Ausfällen gegen Dietrich selbst alles wiedergab, was er über den alten Buck gesagt hatte. Und zwar nannte sie den Namen. »Hässling fällt hinein«, sagten die Wähler, »denn jetzt muss Buck ihn verklagen.« Aber viele antworteten, »Buck fällt hinein, der andere weiß zu viel.« Auch die Freisinnigen, soweit sie der Vernunft zugänglich waren, fanden jetzt, es sei an der Zeit, vorsichtig zu werden. Wenn die Nationalen, mit denen nicht zu spaßen schien, nun einmal meinten, man solle für den Sozialdemokraten stimmen. Und war der Sozialdemokrat erst gewählt, dann war es gut, dass man ihn mitgewählt hatte, sonst ward man noch boykottiert von den Arbeitern. Die Entscheidung aber fiel nachmittags um 3. In der Kaiser-Wilhelm-Straße erscholl Alarmgeblase, alles stürzte an die Fenster und unter die Ladentüren, um zu sehen, wo es brenne. Es war der Kriegerverein in Uniform, der herbeimarschierte. Seine Fahne zeigte ihm den Weg der Ehre. Kühnchen, der das Kommando führte, hatte die Pickelhaube wild im Nacken sitzen und schwang auf furchterregende Weise seinen Degen. Diederich, in Reihe und Glied, stapfte mit und freute sich der Zuversicht, dass nun in Reihe und Glied, nach Kommandos und auf mechanischem Wege, alles Weitere sich abwickeln werde. Man brauchte nur zu stapfen, und aus dem alten Buck ward Kompott gemacht unter dem Taktschritt der Macht. Am anderen Ende der Straße holte man die neue Fahne ab und empfing sie bei schmetternder Musik mit stolzem Hurra. Unabsehbar verlängert durch die Werbung des Patriotismus erreichte der Zug das Klappsche Lokal. Hier ward in Sektionen eingeschwenkt und Kühnchen befahl: Küren! Der Wahlvorstand, an seiner Spitze Pastor Zillig, wartete schon festlich gekleidet im Hausflur. Kühnchen kommandierte mit Kampfgeschrei: Auf, Kameraden, zur Wahl! Wir wählen Fischer! Worauf es vom rechten Flügel ab unter schmetternder Musik in das Wahllokal ging. Dem Kriegerverein aber folgte der ganze Zug. Klapsch, der auf so viel Begeisterung nicht vorbereitet war, hatte schon kein Bier mehr. Zuletzt, als die nationale Sache alles abgeworfen zu haben schien, dessen sie fähig war, kam noch, von Hurra empfangen, der Bürgermeister Dr. Scheffelweis. Er ließ sich ganz offenkundig den roten Zettel in die Hand drücken, und bei der Rückkehr von der Urne sah man ihn freudig bewegt. »Endlich«, sagte er und drückte Diederich die Hand. »Heute haben wir den Drachen besiegt.« Diederich erwiderte schonungslos: »Sie, Herr Bürgermeister? Sie stecken noch halb in seinem Rachen, dass er sie nur nicht mitnimmt, jetzt, wo er verreckt.« Während Dr. Scheffelweis erbleichte, stieg wieder ein Hurra. »Vulko!« 5000 und mehr Stimmen für Fischer. Heuteufel mit kaum 3000 war fortgefegt von der nationalen Woge, und in den Reichstag zog der Sozialdemokrat. Die Netziger Zeitung stellte einen Sieg der Partei des Kaisers fest, denn ihr verdanke man es, dass eine Hochburg des Freisinns gefallen sei. Womit aber Notgroschen weder große Befriedigung noch lauten Widerspruch weckte. Die eingetretene Tatsache fanden alle natürlich, aber gleichgültig. Nach dem Rummel der Wahlzeit hieß es nun wieder Geld verdienen. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, noch soeben der Mittelpunkt eines Bürgerkrieges, regte keinen mehr auf. Der alte Kühlemann hatte der Stadt 600.000 Mark für gemeinnützige Zwecke vermacht, sehr anständig. Säuglingsheim oder Kaiser-Wilhelm-Denkmal, es war wie Schwamm oder Zahnbürste, wenn man zu Gottlieb Hornung kam. In der entscheidenden Sitzung der Stadtverordneten zeigte es sich, dass die Sozialdemokraten für das Denkmal waren. Also schön. Irgendjemand schlug vor, gleich ein Komitee zu bilden und dem Herrn Regierungspräsidenten von Vulko den Ehrenvorsitz anzubieten. Hier erhob sich Heunteufel, den seine Niederlage wohl doch geärgert hatte, und äußerte Bedenken, ob der Regierungspräsident, der einem gewissen Grundstücksgeschäft nicht fernstehe, sich selbst für berufen halten werde, das Grundstück mitzubestimmen, auf dem das Denkmal stehen solle. Man schmunzelte und zwinkerte ein wenig, und Diederich, dem es kalt durch den Leib schnitt, wartete, ob jetzt der Skandal kam. Er wartete still, mit einem verstohlenen Kitzel, wie es der Macht ergehen werde, die nun jemand rüttelte. Er hätte nicht sagen können, was er sich wünschte. Da nichts kam, erhob er sich stramm und protestierte ohne übertriebene Anstrengung gegen eine Unterstellung, die er schon einmal öffentlich widerlegt habe. Die andere Seite dagegen habe die ihr zur Last gelegten Missbräuche bisher nicht im Mindesten entkräftet. »Trösten Sie sich«, erwiderte Heuteufel. »Sie werden es bald erleben. Die Klage ist schon eingereicht.« Dies bewirkte immerhin eine Bewegung. Der Eindruck ward freilich abgeschwächt, als Heuteufel gestehen musste, dass sein Freund Buck nicht den Stadtverordneten Dr. Hässling, sondern nur die Volksstimme verklagt habe. Hässling weiß zu viel, wiederholte man. Und neben Vulko, dem der Ehrenvorsitz zufiel, ward Diederich zum Vorsitzenden des Kaiser-Wilhelm-Denkmalkomitees ernannt. Im Magistrat fanden diese Beschlüsse in dem Bürgermeister Dr. Scheffelweis einen warmen Fürsprecher, und sie gingen durch, wobei der alte Buck durch Abwesenheit glänzte. Wenn er seine Sache selbst nicht höher einschätzte, Heuteufel sagte, soll er sich die Schweinereien, die er nicht verhindern kann, auch noch persönlich ansehen? Aber damit schadete Heuteufel nur sich selbst. Da der alte Buck nun in kurzer Zeit zwei Niederlagen erlitten hatte, sah man voraus, der Prozess gegen die Volksstimme werde seine dritte sein. Die Aussage, die man vor Gericht zu machen haben würde, passte jeder schon im Voraus den gegebenen Umständen an. Häßling war natürlich zu weit gegangen, sagten vernünftig Denkende. Der alte Buck, den alle von jeher kannten, war kein Schwindler und Gauner. Eine Unvorsichtigkeit wäre ihm vielleicht zuzutrauen gewesen, besonders jetzt, wo er die Schulden seines Bruders bezahlte und selbst schon das Wasser an der Kehle hatte. Ob er nun wirklich mit Kohn bei Klüsing gewesen war wegen des Terrains? Ein gutes Geschäft. Es hätte nur nicht herauskommen dürfen. Und warum musste Kühlemann genau in der Minute abkratzen, wo er seinen Freund hätte freischwören sollen? So viel Pech bedeutete etwas. Herr Dietz, der kaufmännische Leiter der Netziger Zeitung, der in Gausenfeld ein- und ausging, sagte ausdrücklich, man begehe nur ein Verbrechen gegen sich selbst, wenn man für Leute eintrete, die augenscheinlich ausgespielt hätten. Auch machte Tietz darauf aufmerksam, dass der alte Klüsing, der mit einem Wort die ganze Sache hätte beenden können, sich hütete zu reden. Er war krank, nur seinetwegen musste die Verhandlung auf unbestimmte Zeit vertagt werden. Was ihn aber nicht abhielt, seine Fabrik zu verkaufen. Dies war das Neueste. Dies waren die einschneidenden Veränderungen in einem großen, für das wirtschaftliche Leben Netzigs hochbedeutsamen Unternehmen, von denen die Netziger Zeitung dunkel meldete. Klüsing war mit einem Berliner Konsortium in Verbindung getreten. Dietrich, gefragt, warum er nicht mittue, zeigte den Brief vor, worin Klüsing ihm früher als jedem anderen den Kauf angeboten hatte. Und zwar unter Bedingungen, die nie wiederkommen, setzte er hinzu. Leider bin ich stark engagiert bei meinem Schwager in Eschweiler. Ich weiß nicht einmal, ob ich nicht von Netzig wegziehen muss. Aber als Sachverständiger erklärte er auf Befragen Notgroschens, der seine Antwort veröffentlichte, dass der Prospekt eher noch hinter der Wahrheit zurückbleibe. Gausenfeld sei tatsächlich eine Goldgrube. Der Ankauf der Aktien, die an der Börse zugelassen seien, könne nur auf das Wärmste empfohlen werden. Tatsächlich wurden die Aktien in Netzig stark gefragt. Wie sachlich und von persönlichem Interesse unbeeinflusst Dietrichs Urteil gewesen war, zeigte sich bei einer besonderen Gelegenheit, als nämlich der alte Buck Geld suchte. Denn er war soweit. Seine Familie und sein Gemeinsinn hatten ihn glücklich so weit gebracht, dass auch seine Freunde nicht mehr mitgingen. Da griff Dietrich ein. Er gab dem Alten zweite Hypothek für sein Haus in der Fleischhauergrube. Er muss es verzweifelt nötig gehabt haben, bemerkte Dietrich, so oft er davon erzählte, wenn er es von mir, seinem entschiedensten politischen Gegner, annimmt. Wer hätte das früher von ihm gedacht? Und Dietrich sah gedankenvoll in das Schicksal. Er setzte hinzu, das Haus werde ihm teuer zu stehen kommen, wenn es ihm zufalle. Freilich, aus dem Seinen müsse er bald heraus, und auch dies zeigte, dass er auf Gausenfeld nicht rechnete. Aber, erklärte Dietrich, der Alte ist nicht auf Rosen gebettet. Wer weiß, wie sein Prozess ausgeht. Und gerade weil ich ihn politisch bekämpfen muss, wollte ich zeigen. Sie verstehen? Man verstand. Und man beglückwünschte Dietrich zu seinem mehr als korrekten Verhalten. Dietrich wehrte ab. Er hat mir Mangel an Idealismus vorgeworfen. Das durfte ich nicht auf mir sitzen lassen. Männliche Rührung zitterte in seiner Stimme. Die Schicksale nahmen ihren Lauf. Und wenn man manche auf Terrainschwierigkeiten stoßen sah, durfte man umso freudiger anerkennen, dass das eigene glatt ging. Dietrich erfuhr dies so recht an dem Tage, als Napoleon Fischer nach Berlin reiste, um die Militärvorlage abzulehnen. Die Volksstimme hatte eine Massendemonstration angekündigt. Der Bahnhof sollte polizeilich besetzt sein. Pflicht eines nationalen Mannes war es, dabei zu sein. Unterwegs stieß Dietrich auf Jadassohn. Man begrüßte einander so förmlich, wie die kühl gewordenen Beziehungen es vorschrieben. »Sie wollen sich auch den Klimbim ansehen?« fragte Dietrich. »Ich gehe in Urlaub. Nach Paris.« Tatsächlich trug Jadassohn Kniehosen. Er setzte hinzu, schon um den politischen Dummheiten auszuweichen, die hier begangen worden sind. Dietrich beschloss, vornehm hinwegzuhören über die Verärgerung eines Menschen, der keinen Erfolg gehabt hatte. Man dachte eigentlich, sagte er, Sie würden jetzt ernst machen. Ich? Wieso? Fräulein Zielig ist freilich fort zu ihrer Tante. Tante ist gut, ja, das sind Feigste. Und man dachte, Sie wohl auch? Mich lassen Sie nur aus dem Spiel. Dietrich machte ein Gesicht voll Einverständnis. Aber wieso ist Tante gut? Wo ist sie denn hin? Durchgegangen, sagte Jadassohn. Da blieb Dietrich denn doch stehen und schnaufte. Käthchen Zillig durchgegangen. In was für Abenteuer hätte man verwickelt werden können? Jadassohn sagte weltmännisch, nun ja, nach Berlin. Die guten Eltern haben noch keine Ahnung. Ich bin weiter nicht böse mit ihr, Sie verstehen. Es musste mal zum Klappen kommen. So oder so, ergänzte Dietrich, der sich gefasst hatte. Lieber so als so, berichtigte Jadassohn, worauf Dietrich vertraulich die Stimme gesenkt. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen. Mir kam das Mädchen schon immer so vor, als ob sie bei Ihnen auch nicht sauer werden würde. Aber Jadassohn verwahrte sich nicht ohne Eigenliebe. Was glauben Sie denn? Ich selbst habe ihr Empfehlungen mitgegeben. Passen Sie auf, sie macht Karriere in Berlin. Daran zweifle ich nicht, Dietrich zwinkerte. Ich kenne Ihre Qualitäten. Sie allerdings haben mich für naiv gehalten. Jadassons Abwehr ließ er nicht gelten. Sie haben mich für naiv gehalten. Und zur selben Zeit bin ich Ihnen verdammt ins Gehege gekommen. Jetzt kann ich es ja sagen. Er berichtete dem anderen, der immer unruhiger ward, sein Erlebnis mit Käthchen im Liebeskabinett. Berichtete es so vollständig, wie es in Wahrheit nicht stattgefunden hatte. Mit einem Lächeln befriedigter Rache sah er auf Jadasson, der sichtlich im Zweifel war, ob hier der Ehrenpunkt Platz greifen müsse. Schließlich entschied er sich dafür, Dietrich auf die Schulter zu klopfen, und man zog in freundschaftlicher Weise die gebotenen Schlüsse. Die Sache bleibt natürlich streng unter uns. So ein Mädchen muss man auch gerecht beurteilen, denn woher soll die bessere Lebewelt sich ergänzen? Die Adresse? Aber nur Ihnen. Kommt man dann mal nach Berlin, so weiß man doch, woran man ist. Es hätte sogar einen gewissen Reiz, bemerkte Dietrich in sich hineinblickend. Und da Jadassohn sein Gepäck sah, nahmen sie Abschied. Die Politik hat uns leider etwas auseinandergebracht, aber im Menschlichen findet man sich Gott sei Dank wieder. Viel Vergnügen in Paris. Vergnügen kommt nicht in Frage. Jadassohn wandte sich um mit einem Gesicht, als sei er im Begriff, jemand hineinzulegen. Da er Dietrichs beunruhigte Miene sah, kam er zurück. In 4 Wochen, sagte er merkwürdig ernst und gefasst, werden Sie es selbst sehen. Vielleicht ist es vorzuziehen, wenn Sie die Öffentlichkeit schon jetzt darauf vorbereiten. Dietrich, ergriffen wider Willen, fragte, was haben Sie vor? Und Jadassohn, bedeutungsschwer mit dem Lächeln eines opfervollen Entschlusses, ich stehe im Begriff, meine äußere Erscheinung in Einklang zu bringen mit meinen nationalen Überzeugungen. Als Dietrich den Sinn dieser Worte erfasst hatte, konnte er nur noch eine achtungsvolle Verbeugung machen. Jadassohn war schon fort. Da hinten flammten, nun er die Halle betrat, seine Ohren noch einmal, das letzte Mal, auf wie 2 Kirchenfenster im Abendschein. Auf den Bahnhof zu rückte eine Gruppe von Männern, in deren Mitte eine Standarte schwebte. Einige Schutzleute kamen nicht eben leichtfüßig die Treppe herab und stellten sich ihnen entgegen. Alsbald stimmte die Gruppe die Internationale an. Gleichwohl ward ihr Ansturm von den Vertretern der Macht erfolgreich zurückgeschlagen. Mehrere kamen freilich durch und scharten sich um Napoleon Fischer, der, langarmig wie er war, seine bestickte Reisetasche beinahe am Boden schleppte. Beim Buffet erfrischte man sich nach diesen in der Julisonne für die Sache des Umsturzes bestandenen Strapazen. Dann versuchte Napoleon Fischer auf dem Bahnsteig, da der Zug ohne dies Verspätung hatte, eine Ansprache zu halten, aber ein Polizist untersagte es dem Abgeordneten. Napoleon setzte die bestickte Tasche hin und fletschte die Zähne. Wie Dietrich ihn kannte, war er im Begriff, einen Widerstand gegen die Staatsgewalt zu begehen. Zu seinem Glück fuhr der Zug ein. Und erst jetzt ward Dietrich auf einen untersetzten Herrn aufmerksam, der sich aber abwandte, wenn man um ihn herumging. Er hielt einen großen Blumenstrauß vor sich hin und sah dem Zuge entgegen. Dietrich kannte doch diese Schultern. Das ging mit dem Teufel zu. Aus einem Coupé grüßte Judith Lauer. Ihr Mann half ihr herunter, ja. Er überreichte ihr den Blumenstrauß und sie nahm ihn mit dem ernsten Lächeln, das sie hatte. Wie die beiden sich nach dem Ausgang wandten, ging Dieterich ihnen schleunigst aus dem Weg und er schnaufte dabei. Mit dem Teufel ging es nicht zu. Lauras Zeit war einfach herum. Er war wieder frei. Nicht, dass von ihm etwas zu fürchten stand. Immerhin musste man sich erst wieder daran gewöhnen, ihn draußen zu wissen. Und mit einem Bukett holte er sie ab. Wusste er denn nichts? Er hatte doch Zeit gehabt, nachzudenken. Und sie, die zu ihm zurückkehrte, nachdem er fertig gesessen hatte. Es gab Verhältnisse, von denen man sich als anständiger Mensch nichts träumen ließ. Übrigens stand Dieterich den Dingen nicht näher als jeder andere. Er hatte damals nur seine Pflicht getan. Alle werden dieselbe peinliche Empfindung haben wie ich. Man wird ihm allerseits zu verstehen geben, dass er am besten zu Hause bleibt. Denn wie man sich bettet, liegt man. Käthchen Zillig hatte es begriffen und die richtige Folgerung gezogen. Was ihr recht war, konnte gewissen anderen Leuten billig sein, nicht nur dem Herrn Lauer. Dieterich selbst, der von achtungsvollen Grüßen geleitet durch die Stadt schritt, nahm jetzt auf die natürlichste Weise den Platz ein, den seine Verdienste ihm bereitet hatten. Durch diese harte Zeit hatte er sich nun so weit hindurchgekämpft, dass bloß noch die Früchte zu pflücken waren. Die anderen hatten angefangen, an ihn zu glauben. Alsbald kannte auch er keinen Zweifel mehr. Über Gausenfeld liefen neuerdings ungünstige Gerüchte um und die Aktien fielen. Woher wusste man, dass die Regierung der Fabrik ihre Aufträge entzogen und sie dem Hässlingschen Werk übertragen hatte? Dieterich hatte nichts verlauten lassen, aber man wusste es, noch bevor die Arbeiterentlassungen kamen, die Netzinger Zeitung so sehr bedauerte. Der alte Buck als Vorsitzender des Aufsichtsrats musste sie leider persönlich anregen, was ihm allgemein schadete. Die Regierung ging wahrscheinlich nur wegen des alten Buck so scharf vor. Es war ein Fehler gewesen, ihn zum Vorsitzenden zu wählen. Überhaupt hätte er mit dem Geld, das Hässling ihm anständigerweise gegeben hatte, lieber Schulden bezahlen sollen, statt Gausenfelder Aktien zu kaufen. Dieterich selbst äußerte überall diese Ansicht. Wer hätte das früher von ihm gedacht, bemerkte er auch hierzu wieder, und wieder tat er einen gedankenvollen Blick in das Schicksal. Man sieht, wozu einer imstande ist, der den Boden unter den Füßen verliert. Worauf jeder den beklemmenden Eindruck mitnahm, der alte Buck werde auch ihn selbst als Aktionär von Gausenfeld in seinen Ruin hineinreißen, denn die Aktien fielen. Infolge der Entlassungen drohte ein Streik, sie fielen noch tiefer. Hier machte Kienast sich Freunde. Kienast war unvermutet in Netzig eingetroffen, zur Erholung, wie er sagte. Keiner gestand es gern dem anderen ein, dass er Gausenfelder hatte und hereingefallen war. Kienast hinterbrachte es dem, dass jener schon verkauft habe. Seine persönliche Meinung war, dass es hohe Zeit sei. Ein Makler, den er übrigens nicht kannte, saß dann und wann im Café und kaufte. Einige Monate später brachte die Zeitung ein tägliches Inserat des Bankhauses Sanft und Co. Wer noch Gausenfelder hatte, konnte sie hier mühelos abstoßen. Tatsächlich besaß zu Anfang des Herbstes kein Mensch mehr die faulen Papiere. Dagegen ging das Gerede, Hässling und Gausenfeld sollten fusioniert werden. Dieterich zeigte sich verwundert. »Und der alte Herr Buck?« fragte er. »Als Vorsitzender des Aufsichtsrats wird er wohl noch mitreden wollen.« Oder hat er selbst schon verkauft? Der hat mehr Sorgen, hieß es dann, denn in seiner Beleidigungssache gegen die Volksstimme war jetzt die Verhandlung anberaumt. Er wird wohl hineinfliegen, meinte man, und Dieterich mit vollkommener Sachlichkeit, schade um ihn. Dann hat er in seinem letzten Aufsichtsrat gesessen. In diesem Vorgefühl gingen alle zu der Verhandlung. Die auftretenden Zeugen erinnerten sich nicht. Klüsing hatte schon längst zu jedem vom Verkauf der Fabrik gesprochen. Hatte er von jenem Terrain besonders gesprochen? Und hatte er als den Unterhändler den alten Buck genannt? Dies alles blieb zweifelhaft. In den Kreisen der Stadtverordneten war bekannt gewesen, dass das Grundstück in Frage komme für das damals in Aussicht genommene Säuglingsheim. War Buck dafür gewesen? Jedenfalls nicht dagegen. Mehreren war es aufgefallen, wie lebhaft er sich für den Platz interessierte. Klüsing selbst, der noch immer krank war, hatte in seiner kommissarischen Vernehmung ausgesagt, sein Freund Buck sei bis vor kurzem bei ihm ein- und ausgegangen. Wenn Buck ihm von dem Vorkaufsrecht auf das Terrain gesprochen haben sollte, so habe er dies keinesfalls in einem für Buck ehrenrührigen Sinne aufgefasst. Der Kläger Buck wünschte festgestellt zu sehen, dass der verstorbene Kühlemann es gewesen sei, der mit Klüsing verhandelt habe. Kühlemann selbst, der Spender des Geldes. Aber die Feststellung misslang. Klüsings Aussage war unentschieden auch hierin. Dass Kohn es behauptete, war nicht wesentlich, da Kohn ein Interesse hatte, seinen eigenen Besuch in Gausenfeld harmlos erscheinen zu lassen. Als gewichtigster Zeuge blieb Diederich übrig, dem Klüsing geschrieben und der gleich darauf mit ihm eine Unterredung gehabt hatte. War damals sein Name gefallen? Er sagte aus, mir lag nicht daran, den oder jenen Namen zu erfahren. Ich stelle fest, dass ich, was alle Zeugen bestätigen, niemals öffentlich den Namen des Herrn Buck genannt habe. Mein Interesse in der Sache war einzig das der Stadt, die nicht durch Einzelne geschädigt werden sollte. Ich bin für die politische Moral eingetreten. Persönliche Gehässigkeit liegt mir fern, und es würde mir leid tun, wenn der Herr Kläger aus dieser Verhandlung nicht ganz vorwurfsfrei hervorgehen sollte. Seinen Worten folgte ein anerkennendes Gemurmel. Nur Buck schien unzufrieden. Er fuhr auf, rot im Gesicht. Diederich sollte nun angeben, welches seine persönliche Auffassung der Sache sei. Er setzte an, da trat Buck vor, straff aufgerichtet, und seine Augen flammten wieder wie in der tragisch verlaufenen Wahlversammlung. »Ich erlasse es dem Herrn Zeugen, ein schonendes Gutachten abzugeben über meine Person und mein Leben. Er ist nicht der Mann dazu. Seine Erfolge sind mit anderen Mitteln erreicht als die meinen, und sie haben einen anderen Gegenstand. Mein Haus war immer jedem offen und zugänglich, auch dem Herrn Zeugen. Mein Leben gehört seit mehr als 50 Jahren nicht mir. Es gehört einem Gedanken, den zu meiner Zeit mehrere hatten. Der Gerechtigkeit und dem Wohl aller. Ich war vermögend, als ich in die Öffentlichkeit trat. Wenn ich sie verlasse, werde ich arm sein. Ich brauche keine Verteidigung.« Er schwieg. Sein Gesicht zitterte noch, aber Diederich zuckte nur die Achseln. Auf welche Erfolge berief sich der Alte? Er hatte schon längst keine mehr und brachte nun hohle Worte vor, auf die niemand eine Hypothek gab. Er tat erhaben und befand sich schon unter den Rädern. Konnte ein Mensch seine Lage so sehr verkennen? Wenn einer von uns den anderen von oben herab zu behandeln hat, und Diederich blitzte. Er blitzte den Alten, der vergebens flammte, einfach nieder. Und diesmal endgültig, mitsamt der Gerechtigkeit und dem Wohl aller. Zuerst das eigene Wohl, und gerecht war die Sache, die Erfolg hatte. Er fühlte deutlich, dass dies für alle feststand. Auch der Alte fühlte es. Er setzte sich wieder. Er bekam runde Schultern. In seine Miene trat etwas wie Scham. Zu den Schöffen gewendet, sagte er, »Ich verlange keine Ausnahmestellung. Ich unterwerfe mich dem Urteil meiner Mitbürger.« Worauf denn Diederich, als sei nichts geschehen, in seiner Aussage fortfuhr. Sie war wirklich sehr schonend und machte den besten Eindruck. Seit dem Prozess Lauer fand man ihn durchaus günstig verändert. Er hatte an überlegener Ruhe gewonnen, was freilich kein Kunststück hieß, da er jetzt ein gemachter Mann und fein heraus war. Gerade schlug es Mittag, und im Saal verbreitete sich summend das Neueste aus der Netziger Zeitung. Es war Tatsache. Hässling, Großaktionär von Gausenfeld, war als Generaldirektor berufen worden. Neugierig musterte man ihn und ihm gegenüber den alten Buck, auf dessen Kosten er Seide gesponnen hatte. Die 20.000, die er dem Alten zuletzt noch geliehen hatte, bekam er nun mit 100% zurück und war noch edel. Dass der Alte sich für das Geld gerade Gausenfelder gekauft hatte, wirkte wie ein guter Witz von Hässling und tröstete im Augenblick manchen über den eigenen Verlust. Bei Diederichs Abgang schwieg man an seinem Wege. Die Grüße drückten Achtung in dem Grade aus, wo sie in Unterwürfigkeit übergeht. Die Hereingefallenen grüßten den Erfolg.